tausende Farben. Hab mir grad verraten, wir werden nicht schlafen. Wir bleiben heute wach, bis die Sonne rauskommt. Tausende Farben, die sagen mir gerade, wir haben den Abend noch nicht mal begonnen. Lass uns hier feiern und sitzen und saufen. Und egal wer kommt, für uns ist zu viel. Immer noch zu wenig, wollen alles oder nichts. Für uns gibt es keine Regeln. Wir saufen, rauchen, laufen einfach Pflanz durch die Gegend. Auf der Suche nach der Sonne laufen wir, torkeln durch den Regen. Alles schön, wenn du die Welt in unseren Farben siehst. Der Lifestyle scheint dir widerlich, doch uns geht es so gut damit. Du musst das nicht verstehen. Nur ein Sinn, dass es so weitergeht. Und hast du ein Problem, ja dann hab es, aber geh. Farben haben mir grad verraten, wir werden nicht schlafen. Wir bleiben heute wach, bis die Sonne rauskommt. Tausende Farben, die sagen mir gerade, wir haben den Abend noch nicht mal begonnen. Lass uns hier feiern und sitzen und saufen. Und egal wer kommt. Den Alltag vergessen, alle Sorgen vor den Schultern schmeißen. Leben nur einmal, deswegen jeden Tag ballern. Bitte kommt uns nicht mit Regeln an, ihr wisst, dass ich so leben kann. Fang ein neues Leben an, ich behalte meins verdammt. Wie lange wir noch leben werden, wissen wir nicht. Nur, dass die Zeit nicht unendlich ist, das ist gewiss. Also lassen uns unser Glück, dass wir leben dürfen, keinen Schritt zurück. Wir sehen uns in der Hölle, Kumpel. Tausende Farben haben mir grad verraten, wir werden nicht schlafen. Wir bleiben heute wach, bis die Sonne rauskommt. Tausende Farben, die sagen mir gerade, wir haben den Abend noch nicht mal begonnen. Lass uns hier feiern und sitzen und saufen. Und egal wer kommt. Jeden Tag ballern. Tausende Farben, die sagen mir gerade, wir haben den Abend noch nicht mal begonnen. Lass uns hier feiern und sitzen und saufen, und egal wer kommt, egal was kommt. Talk ballin'.